und reich gekrönte Dame, Königin mit deinem Namen, füll ich diesen Kreis der Welt, diesen Kreis der Welt. Drum und preis gekrönter Dame, Königin mit deinem Namen, diesen Kreis der Welt, Königin, Ruhm und Preis, gekrönte Dame. Mit deinem Namen füll ich diesen Kreis der Welt, Ruhm und Preis, gekrönte Dame, Königin, mit deinem Namen füll ich diesen Kreis der Welt, füll ich diesen Kreis der Welt. Was der Tugend stets gefällt, was der Tugend stets gefällt, und was nur Heldinnen haben, sein dir angeborene Gaben. Was der Tugend stets gefällt, was der Tugend stets gefällt, und was nur Heldinnen haben, sein dir angeborene und preis gekrönte Name, Königin mit deinem Namen, füll ich diesen Kreis der Welt, diesen Kreis der Welt. Drum und preis gekrönte Name, Königin mit deinem Namen, diesen Kreis der Welt, Königin, Ruhm und Preis, gekrönte Dame. Mit deinem Namen füll ich diesen Kreis der Welt, Ruhm und Preis, gekrönte Dame, Königin, mit deinem Namen füll ich diesen Kreis der Welt, füll ich diesen Kreis der Welt.